Tonight we'll finish the series on evangelical charismatic thing. Heute ist der letzte Teil der Serie evangelikal und charismatisch. And next week we'll change the theme to the stewardship of grace. Und nächste Woche werden wir das Thema wechseln zu die Verwalterschaft der Gnade. Yeah. Okay. So I'll pray and then we'll begin. Beten wir noch, bevor wir anfangen. That fan is making so much noise. Die Ventilatoren sind echt laut. Does that bother you? Stört euch das? Okay. Okay. Okay, Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you for this time. Danke für diese Zeit. Bless these words. Segne diese Worte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. It bothers me, so maybe you can just turn it off. And maybe open an extra window. Maybe open. Are you guys cold over there? If we open the double doors, is it cold? Vielleicht können wir die Doppeltür da hinten aufmachen. You can just tell them, "I'm cold. Close it," or "I'm hot. Open it." Okay. Okay. Here we go. Here's an email I got this week from a Christian leader of a mission organization. Ich habe diese Woche ein Mail bekommen von einem von einer Führungskraft einer Mission. Yeah. Dear Rob, thanks again for the good, clear message yesterday. Lieber Rob, vielen Dank für die klare Botschaft gestern. He's Austrian, by the way. Er ist ein Österreicher. God bless you and your church for your way. Gott segne dich und deine Gemeinde für den Weg, den ihr eingeschlagen habt. I'm sure if we open our hearts and doors for the things of the Holy Spirit. Ich bin mir sicher, wenn wir unsere Herzen öffnen für das, was der Heilige Geist that the Holy Spirit wants to do in the church. Für das, was er tun will in der He Gemeinde. He will also lead us. Dann wird er uns auch dorthin führen. I think it's even no problem to make mistakes. Es ist gar kein Fehler, auch Fehler zu machen. The history of the beginning of the church is full of this. Die Geschichte der Gemeinden ist voller Fehler. And still God loves us. Und trotzdem liebt Gott Amen. Uns. He likes people like you and your wife who do risk something. Er mag Menschen wie dich und deine Frau, die Risiken auf sich nehmen. I am risking something. I guess the risk is this. I tried to figure out what he meant. Ich habe dann versucht nachzudenken, was er meint mit risikofreudig. The risk is this, that all the evangelicals leave and all the charismatics leave and I'm here alone. Und das Risiko ist folgendes, dass alle Evangelikalen die Gemeinde verlassen und alle Charismatischen auch und dann stehe ich hier alleine. Yeah, everyone says, you know what, that's nonsense, and they all go. Und alle sagen, das ist Blödsinn, und dann gehen sie alle weg. I guess that's the risk. Das ist wahrscheinlich das Risiko, das er meint. Dear Pastor Rob, I appreciate your last sermon very much. Lieber Pastor Rob, deine letzte Predigt hat mir echt gut gefallen. This is from a few weeks ago. Das ist noch älter. If I had to decide for myself, wenn ich mich entscheiden müsste, I would decide for Evangelikale. Dann würde ich mich für Evangelikale entscheiden. Even though my talents pull me to the charismatic. Obwohl mich meine Gaben eher in Richtung charismatisch ziehen. I am so deeply convinced that we have to integrate both sides. Ich bin davon überzeugt, dass wir beide Seiten brauchen. Amen. Amen. As I was studying yesterday, I thought, wait a minute, I have a book about this somewhere in my library. Und gestern ist mir eingefallen, dass ich ein Buch zu diesem Thema habe in meiner Bücherei. So I looked for it for like a half an hour. Und dann habe ich es eine halbe Stunde lang gesucht. I have like 800 books and I could not find it. I thought, oh Lord, okay, it's not your will. Und dann dachte ich mir, als ich nicht finden konnte, okay Gott, das ist nicht. Is it your will? Es ist nicht I said, open my eyes, I can't find it. Öffne mir die Augen, ich kann es nicht finden. And I saw it right there. Und dann habe ich es gesehen. And it's called The Three Colors of Ministry. Und das heißt die drei Farben des Dienstes. Written by Christian Schwartz. Und es ist geschrieben von Christian Schwartz. How many people have heard of Christian Schwartz? Kennt ihr den Christian Schwartz? He's an awesome writer. Er ist echt ein guter Autor. He's a German Lutheran theologian. Und er ist ein deutscher Lutheraner. Theologe. Ein Theologe. Yeah. He did immense research about the church around the world. Und er hat Forschung betrieben zur Gemeindearbeit rund die Welt. Studied 1,000 churches from the whole spectrum of Christianity. Und er hat Forschung gemacht mit 1,000 Gemeinden, die in verschiedenen Spektren des Glaubens. And put all of his data into a computer. Und hat das alles in den Computer eingespeist. Over a million pieces of data. Eine Millionen Daten. Came up with a great book. Und hat dann dieses tolle Buch geschrieben über die 8 Merkmale, die jede effektive Gemeinde haben sollte. That's for another day. Das erzähle ich euch ein anderes Mal. He also wrote this book, The Three Colors of Ministry. Aber er hat auch dieses Buch geschrieben, Die drei Farben des Dienstes. So he's basing his findings on immense amount of research. Und er basiert dieses Buch eben auf seinen Forschungsergebnissen. In this book, I'll show you something, a slide from the book. Und ich zeige euch eine Grafik aus dem Buch. He talks about the need to be balanced. Und er spricht über das, den Bedarf oder das Bedürfnis, eine Balance zu and haben. He adds an aspect to the picture that I have not added. Und er gibt einen Aspekt zu dem hinzu, was ich schon gepredigt habe. And I think you'll be surprised at it. Und ihr werdet wahrscheinlich überrascht sein. Okay, so here it is. The dimensions of ministry. Das sind die Dimensionen des Dienstes. There's three dimensions. There's, es gibt drei. There's the Jesus dimension. Es gibt die Jesus-Dimension. Or the word dimension. Oder die Wort-Dimension. The commitment dimension. Die Verbindlichkeit oder Hingabe. Then the second one is the power dimension. Das zweite ist die Vollmacht. The spirit dimension. Die same thing. Spirituelle Dimension. And the third one that we didn't bring in the picture was creation dimension. Und die dritte Dimension, die wir noch nicht angesprochen haben, war die Schöpfung. And wisdom. Und Weisheit. And he says that Christians are drawn and gravitate into one of these three dimensions. Und er sagt oder argumentiert, dass Christen in eine Richtung gezogen werden. Or they begin in that, they begin from that direction. Oder sie fangen ihr Christsein in einer dieser drei Ecken an. The word, the spirit and the world. Das Wort, der Geist und die Welt. And we say the word world, we're not talking about the world system. Und wenn wir Welt sagen, dann meinen wir nicht das System der we're Welt. We're just talking about God's creation, the world outside of the Bible and the Holy Spirit. Dann, if you could say that. The world outside of evangelical and charismatic Christianity. Let's say that. Also wenn wir von Welt sprechen, dann sprechen wir von einer Welt außerhalb des Wortes und außerhalb des Geistes. In my last 35 years, I've come across Christians who in den letzten Christian Schwartz calls them liberal. In den letzten 35 Jahren bin ich auf einige Christen gestoßen, die sich selbst liberal nennen. I think he means more free-spirited. Und Christian Schwartz nennt sie liberal, aber er meint vielleicht eher freimütig. In a funny way, they feel more comfortable with unbelievers. Und sie fühlen sich vielleicht auch mit Ungläubigen they feel wohler. More drawn to nature. Sie fühlen sich sehr Natur verbunden. They have a savviness about them. Sie haben eine Weisheit gegenüber der Welt. Luke chapter 16 verse 8. Lukas 16 Vers 8. Says that the children of this world have more wisdom than the children of light. Die Kinder dieser Welt haben mehr Weisheit als die Kinder des Lichts. In certain aspects. In gewissen Dingen. There's a wisdom that exists outside of the Bible knowledge. Es gibt eine Weisheit, die außerhalb der Bibel existiert. Science. And certain things you don't find in the Bible that come from God. In der Wissenschaft zum Beispiel, die auch von Gott kommen. And there's people who find God there. Und es gibt Menschen, die Gott dort finden. Like this verse in Romans 2:14. Wie dieser Vers in Römer 2:14. It says in German, denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur die Dinge des Gesetzes ausüben, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. So it means those nations who don't have the Bible, also die Länder, die Bibel nicht haben, but intuitively from the laws of nature, aber intuitiv mit der Natur leben, and their conscience, und ihrem Bewusstsein dafür, find their way to God. Finden auch einen Weg zu Gott. But they have no knowledge of the Bible, aber die kennen vielleicht die Bibel nicht, and no experience of the Holy Spirit. Und haben den Heiligen Geist vielleicht so auch nicht there's erlebt. This third dimension. Also es gibt diese dritte Dimension. That Christian Schwartz says we need to integrate into the evangelical charismatic arena. Und Christian Schwartz argumentiert, dass wir diese Dimension integrieren müssen in evangelikal und charismatisch. And the things he says were so similar to the things I'd said to my own observations. Und die Dinge, die er gesagt hat, sind so ähnlich wie meine eigenen Beobachtungen. Where evangelicals are strong in commitment. Wenn Evangelikale sehr stark sind in ihrer Verbindlichkeit und ihrer Hingabe und die Charismatiker so stark sind in der Vollmacht, but he says there are brothers and sisters who are strong in wisdom, Und er sagt aber, dass es Geschwister gibt, die sehr stark sind in der Weisheit. And it's a wisdom of God. Es ist eine Weisheit, die von Gott kommt. That doesn't come from quoting Bible verses necessarily. Aber sie kommt nicht unbedingt daher, dass man Bibelverse rezitieren kann. It's a good sense. Aber ein gutes Gefühl dafür. Of being relevant to the world. Für die Welt Bedeutung zu haben. And so we have these three aspects. Und diese drei Dimensionen haben wir. They need to be balanced. Und die müssen eine Balance finden. How many brothers and sisters do we know? Wie viele Geschwister kennen wir? That don't feel comfortable in churches. Die sich in Gemeinden nicht wohlfühlen. Because they go to an evangelical church. Weil sie in eine evangelikale Gemeinde gehen. And it's too dogmatic, too. Und es ist zu dogmatisch. Too irrelevant to the world, to their life in the world. Einfach zu irrelevant für ihr Leben. They go over to the charismatics and it's too emotional. It's too like, what is this? Und dann gehen sie in eine charismatische Gemeinde und das ist ihnen zu emotional. So they just spend time in secular, whatever. Oh. Thank und dann you. Verbringen sie einfach Zeit in der Welt. They just like being with their secular friends. They're believers. Und die sind dort mit ihren weltlichen Freunden. Like this guy Felix, right? He's a Christian. So wie Felix, der ist auch Christ. And yet he's drawn to adventurous things and nature. Und dennoch zieht es ihn in die Natur und in Abenteuer. He says this was God's purpose for him. Und er sagt, das war Gottes Zweck für ihn, dass er das tut. And so there are brothers and sisters who are drawn there. Und es gibt Geschwister, die sich da hingezogen fühlen. And he says that we need to balance all three if we're to be effective. Und er sagt, effektive Gemeinden brauchen eine Balance von allen drei Dimensionen. And he says this, it's quite interesting too. Und er sagt außerdem, the person of Thomas. Zu Thomas. The person of Thomas was strong in wisdom. Er war sehr stark in der Weisheit. But weak in power and commitment. Aber sehr schwach in der Vollmacht und in der Verbindlichkeit. If you're strong in the wisdom, wenn du stark bist in Weisheit, let's say the wisdom of the secular wisdom, die weltliche Weisheit, and you don't balance it with the Word of God and with the Spirit of God, und du findest keine Balance mit dem Wort Gottes und mit dem Geist Gottes, you're going to become a skeptic. Dann wirst du skeptisch. Because faith comes by hearing and hearing from the Word of God. Weil Glaube durch das Hören kommt, das Hören des Wortes Gottes. And the Holy Spirit energizes us. Und der Heilige Geist, der gibt uns so die Energie dazu. If you isolate yourself in a secular form of Christianity, wenn du dich also selbst isolierst in einer weltlichen Form des Glaubens, you're going to end up being like a Thomas. Dann wirst du so sein wie Thomas. Number two, you could end up being like Martha. Zweitens, du könntest so sein wie Martha. Martha was a controlling believer. Martha war eine kontrollierende Gläubige. She was strong in commitment. Sie war sehr stark in der Verbindlichkeit. She was a very good evangelical. Sie war eine sehr gute Evangelikale. But she lacked power and she lacked wisdom. Aber was ihr gefehlt hat, war Weisheit, aber auch Vollmacht. And so she ended up rebuking Jesus himself. Und so ist sie damit geendet, sich gegen Jesus zu richten. She comes roaring out of the kitchen. Also sie kommt da raus aus der Küche. Jesus! Tell Mary to help me! Sag Mary, sie soll mir helfen. What is this? Was soll das hier? Like, hello? Hallo? Do you realize who you're talking to? Weißt du, mit wem du hier sprichst? She didn't. She didn't realize. She did realize, but... Sie hat schon gewusst, aber irgendwie auch nicht. People who want control, lose control. Die Menschen, okay, die Kontrolle haben möchten, die verlieren die Kontrolle. Number three, Mary. Drittens, Maria. Mary was a spiritualizing believer. Sie war eine sehr spirituelle Gläubige. She was strong in power. Sie hatte sehr viel Vollmacht. But lacked wisdom and commitment. Aber was ihr gefehlt haben, war Weisheit und Verbindlichkeit. So she didn't help Martha at all. Deshalb hat sie Martha auch gar nicht geholfen. She chose the better heart. Sie hat irgendwie die bessere Seite gewählt. But that's all she chose. Aber das okay. war's schon. Number four, we have Moses. Viertens Moses. The burned out believer. Er ist ein ausgebrannter Gläubiger. Strong in wisdom and commitment. Sehr stark in Verbindlichkeit und Weisheit. A good evangelical. Ein sehr guter Evangelikaler. And very relevant to the secular world. Und auch sehr relevant für die Welt. But lacked power. Aber er hatte keine Vollmacht. So he was a burnout. Also hatte er einen Burnout. Okay, then we have Peter. Dann gibt's noch Petrus. Who was the fanatical believer? Der war fanatisch. Strong, he was strong in power. Er hatte sehr viel Vollmacht. And in commitment. Aber auch sehr viel Verbindlichkeit. So he was a evangelical charismatic. Also er war ein evangelikaler Charismatiker. But he had no wisdom. Aber er hatte keine Weisheit. So his life was irrelevant to the world. Also war sein Leben fast bedeutungslos für die Welt. And last one, Jonah. Und der letzte, Jonah. Jonah was detached. Er war losgelöst. Strong in power. Sehr stark in der Vollmacht. In wisdom. Auch sehr stark in der Weisheit. Had little commitment. Aber leider keine Verbindlichkeit oder Hingabe. So if I drift into one and that's my identity. Also wenn ich in einer Dimension verloren gehe und das zu meiner Identität wird. My heart is not established in the grace of God, the love of God. Dann ist mein Herz nicht stabil in der Gnade Gottes. So I find my significance, my security in a camp. Also finde ich meine Sicherheit irgendwo in einem dieser Lager. I'm an evangelical. Ich bin ein Evangelikaler. I will die an evangelical. Ich werde auch als Evangelikaler sterben. I will fight for the evangelicals. Ich werde auch kämpfen für die Evangelikalen. Secularism. Weltlichkeit. Charismatic. Charismatiker. And then you have the same thing. I'm a charismatic. Und auf der anderen Seite genau das Gleiche. You don't have the Holy Spirit. Ich bin Charismatiker. Ihr habt den Heiligen Geist nicht. Ihr seid in der Welt. And then the Christians, the Christians that are out there in the secular world thinking. Und die Christen, die da in der Welt draußen stehen. Do I have a choice here? Habe ich hier noch eine Wahl? You know, I feel more comfortable in the bar. I really do. Ich fühle mich echt wohl in einer Bar. I mean, my friends are so normal. Und meine Freunde sind so normal. Like, so they go to the bar and they spend time with their friends. Und deshalb gehen sie in die nächste Bar und verbringen dort Zeit mit ihren and Freunden. And you have to ask yourself, isn't that what Jesus did? Und dann musst du dich fragen, ist es nicht genau das, was he Jesus getan hat? Of publicans and sinners. Er war ein Freund der Sünder. So ask yourself, who's the spiritual one here? Also wer ist hier der Geistige? But if all you have is your secular understanding, aber wenn das alles ist, was du hast, dein weltliches you're Verständnis, drift into humanism. Dann wirst du in die Menschlichkeit gezogen. And all three of these left on their own drift into a system. Und alle drei, wenn sie alleine gelassen werden, they drift into rationalism. Die werden hineingezogen in was Bestimmtes. Die einen werden in Rationalität hineingezogen. Die einen in Dogmatismus. And emotionalism. Und die anderen in eine Gefühlswelt. He said that most Christians, many Christians just live in one. Er sagt, dass die meisten Christen nur in einer Dimension which is leben. Really bad. Das ist wirklich but schlecht. But also a lot of Christians live in two. Aber viele Christen leben auch in zwei Dimensionen. Someone said to me the other week, jemand hat mir vor ein paar Wochen erzählt. I was almost offended when you say charismatics don't believe the Bible. I didn't say that, but that they're weak on the Bible. Ich war fast beleidigt, als du gesagt hast, dass Charismatiker sich in der Bibel nicht auskennen. Which is one of the myths I said that charismatics are not weak in the Bible. Ich sagte nicht, dass Charismatiker schlecht sind in but der Bibel. But the person and I understood the thought because aber ich habe den Gedanken verstanden. And then I realized that this person actually is balanced without knowing it. Und dann habe ich gewusst, dass diese Person eigentlich eine Balance lebt zwischen diesen beiden, aber es eigentlich nicht weiß. Many of us live in a balance. Viele von uns leben in so einer Balance. Though we would say we're charismatic, we are strong in the word too. Wir würden sagen, wir sind charismatisch, aber wir sind auch stark and im Wort. And for those who say we're evangelical, we're also strong in the spirit too. Und die evangelikal sind und auch sagen, sie sind stark im Geist. If you look at Hillsong, we all know Hillsong. Wenn ihr euch Hillsong anschaut. Hillsong is so world smart. Hillsong ist so weise gegenüber der Welt. Yeah, you go to their conferences and you say, who are these people? Und ihr geht auf diese Konferenz und denkt euch, wow, wer sind diese Menschen? Where do they get all these creative ideas? Woher kriegen sie all diese kreativen Ideen? I would bring anybody to this. I would invite the president. Ich würde jeden hier mitbringen. Ich würde sogar den Präsidenten mitbringen oder meine Mutter. I would bring my boss. Ich würde sogar meinen Chef mitbringen. I would pay someone to come to this. Ich würde sogar jemanden bezahlen, dass er mitkommt. It's so savvy. Das ist so weise. It's so world smart. Das ist so weise gegenüber der Welt. That a secular person would feel very like, wow, okay, this is cool. Eine weltliche Person wird sich da auch sehr wohlfühlen. Talent and creativity and like all the good stuff the world knows. Talent und Kreativität und all die guten Dinge, excellence, die die Welt kennt. Excellence, professionalism, Professionalität, excitement, adventure, wow. Abenteuer. Yeah. Everything they think the church is not. Alles, was, wovon sie denken, die Gemeinde hat das sicher nicht. Because when sometimes when we go to church, weil manchmal, wenn wir in die Kirche gehen, such a cultural shock, dann ist es so ein Kulturschock. You have to almost brace people. Du musst Menschen fast vorbereiten. Zwingen, say, nein, vorbereiten. We're going in, hold your breath. Pass auf, wenn wir da reingehen. Now, you've never seen anything like this, so. So was hast du sicher noch nie gesehen. Promise me you'll stay for 5 minutes, you know? Bitte, bitte versprich mir, dass du 5 Minuten bleibst. And they walk in and they think, whoa, where, who, do people still dress like this? Ziehen sich Menschen wirklich noch so an? And there's no color. Und es gibt keine Farben. No color and so drabby. And I was at this one church. Ich war in dieser einen Gemeinde. It was the last service. Es war der letzte Gottesdienst. Because the church was closing down. Weil die Gemeinde dann zugesperrt wurde. So I was invited to speak there at the closing of their church. Und ich wurde eingeladen zu predigen, bevor die Gemeinde geschlossen hat. We brought our worship team to close the church. Also sind wir mit dem Lobpreisteam dorthin gekommen, um nachher die Gemeinde zu schließen. And I sat in their chapel. Und ich bin dort drinnen gesessen. It was the ugliest thing I'd ever seen in my whole life. Das war das hässlichste Gebäude, in dem ich jemals gesessen bin. I thought, wow, no wonder nobody came. Es ist kein Wunder, dass hier niemand herkommt. Like, what is this, I thought, what is this ugly Kasten from 1920 doing in the chapel? Was macht dieser hässliche Kasten aus den 20er Jahren hier? Rip it out! Reißt ihn raus! I'll buy you some paint, paint the walls, do something! Ich kaufe euch Farbe, malt die Wände an. Wow! See, people in the world are so much smarter than we are, right? Menschen in der Welt sind oft so viel klüger als wir. Jesus said that himself. Jesus hat selbst gesagt. So, here's my point today. Ich komme jetzt zum Punkt. Let's go to 1 Corinthians 9. 1. Korinther 9. And let's see how world smart the Apostle Paul was. Und lasst uns anschauen, wie Weltlichkeit. How world smart. Weltklug. Ja, wie die Klugheit der Welt. No, how weltklug der Apostel Paul. Ah, okay. Paulus war. Wie klug der Apostel Paulus gegenüber der Welt war, okay. Yeah, okay, look at these verses. Okay, it's just in German here. Even though I am a free man with no master, denn wiewohl ich von allem frei bin, I have become a slave to all people to bring many to Christ. Habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, auf dass ich so viele wie möglich gewinne. When I'm with the Jews, I live like a Jew. Und ich bin den Juden geworden wie ein Jude. To bring people to Christ. Auf dass ich die Juden gewinne. When I was with those who follow the Jewish law, I too lived under the law. Denen, die unter Gesetz sind, wie unter Gesetz, wiewohl ich selbst nicht unter Gesetz bin. Even though I am not subject to the law, I do this so I can bring Christ to those under the law. Auf dass ich die, welche unter dem Gesetz sind, gewinne. Very, he's just very relevant to the culture wherever he is. Er war einfach sehr relevant für alle, für seine Umgebung. If he walks into religious culture, he can be religious. Und er geht in eine religiöse Umgebung und er kann dort religiös sein. If he walks into a non-religious culture, verse 21. Wenn er in eine nicht religiöse Gemeinschaft geht, Vers 21. When I'm with the Gentiles who don't follow the Jewish law, I too live apart from that law, so I can bring them to Christ. Denen, die ohne Gesetz sind, wie ohne Gesetz, auf dass ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Is that like really confusing or what? The German is somehow. Yeah, German is German. What are you going to do, you know? Okay, I love German, really. Now watch, the only thing that's important is the next statement. Watch this. Das Einzige, was wirklich wichtig ist, ist jetzt das rot unterstrichene. It's in red. Okay, you want to read it in German? Go ahead, read that red in German. Sondern Christus gesetzmäßig unterworfen. All right, read the whole thing in the bracket. Wiewohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern Christus gesetzgemäß unterworfen. This is so important because this is what the New Living Translation says. I do not ignore the law of God, I obey the law of Christ. I don't ignore the law of God. Ich ignoriere das Gesetz Gottes nicht. I obey the law of Christ. Ich gehorche dem Gesetz Christus. So what he is saying is this. Was er sagt ist, by being relevant to all people, wenn du relevant bist gegenüber allen, I am obeying Christ. damit gehorche ich, wow. ich Christus. Put that somewhere in the front of your Bible. Das musste irgendwo am Anfang stehen. Wow. Preach that sometime in an evangelical church. Das sollte man predigen in einer evangelikalen Gemeinde. I'm talking to myself. I'm evangelical, right? Ich meine, ich rede da zu mir selbst. Ich bin selbst evangelikal. Go over to the charismatics and say that to them. Und you know? Auf der anderen Seite genauso gilt das für die Charismatiker. How relevant are we to people outside? Wie relevant sind wir für die Menschen in der Welt? Paul said, "I can be anything to anybody." Paulus hat gesagt, ich kann alles sein für alle. I become all things, he continues to say, all things to all men. Er spricht weiter und sagt, ich kann alles sein für alle Menschen. Here's a question. Und hier ist eine Frage für euch. How often do we as evangelicals Wie oft become a charismatic to a charismatic? Wie oft werden wir als Evangelikale zu Charismatikern? I would never do that. Das würde ich nie machen. That would just confirm their position. Das würde einfach nur ihre Position bestätigen. Are you sure? Sicher? How about a charismatic becoming an evangelical to an evangelical? Was wäre, wenn ein Charismatiker Evangelikal werden würde für einen Evangelikalen? I can't do that. That would confirm their position. Das könnte ich niemals tun. Das würde nur ihre Position bestätigen. But Paul said it's the law of Christ. Aber Paulus hat gesagt, das ist das Gesetz Gottes. Andy Stanley said. Und Andy Stanley hat gesagt. He's a great preacher from Atlanta, Georgia. Er kommt aus Atlanta, Georgia. Acceptance. Akzeptanz. Paves the way to influence. Ebnet den Weg für Einflussnahme. Unless I accept my brothers and sisters as they are, wenn ich meine Geschwister so akzeptiere, wie sie sind, I can't influence them. Dann kann ich sie beeinflussen. I'm not going to listen to anybody who rejects me. Ich werde nicht jemandem zuhören, der mich ablehnt. Says, you don't have the Holy Spirit. Du hast den Heiligen Geist nicht. Take a hike. Get away from me. Weg von mir. But if they accept me, aber wenn sie mich akzeptieren, they can influence me. Dann können sie mich auch beeinflussen. And this needs to happen. Und das muss passieren. Now, let's go to Matthew 12. Here's a great principle for today. Matthäus 12, da geht's um ein Prinzip. Another story from the Gospels. Okay, watch this. Noch eine Geschichte aus einem so cool. Evangelium. About that time, Jesus was walking through some grain fields on the Sabbath. Zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Saaten. His disciples were hungry, so they began to break off some heads of grain and eating them. Es hungerten aber seine Jünger und sie fingen an, Ähren abzupflücken. But remember, und zu essen. It's the Sabbath. Als aber die Pharisäer. But okay. Remember. Aber erinnert euch daran, es ist Sabbat. Vergiss nicht, ja, es ist der Sabbat. But some Pharisees saw them do it. They saw them do it and protested. Als aber die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu ihm. Look, your disciples are breaking the law by harvesting grain on the Sabbath. Siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat nicht zu tun nicht erlaubt ist. And Jesus said, er aber sprach zu ihnen, haven't you read? Habt ihr nicht gelesen? Okay, so stop right there. Hier what is wir like the favorite saying of an evangelical? Was ist so der Lieblingsspruch eines Evangelikalen? Where does it say that in the Bible? Wo steht das in der Bibel? Where do you find that in the Bible? Wo findet man das in der Bibel? I know, I'm evangelical. Right? Ich weiß es, ich bin selbst evangelikal. Where do you find that in the Bible? Wo hast du das gefunden? What is a favorite statement of a charismatic? Was ist der Lieblingsspruch von einem Charismatiker? The Holy Spirit told me. Der Heilige Geist hat's mir gesagt. Where do you find that in the Bible? Wo hast du das in der Bibel It's gefunden? Not in the Bible. The Holy Spirit told me. Das steht nicht in der Bibel. Der Heilige Geist hat's mir gesagt. And that's in the Bible. Und das ist in der Bibel. That the Holy Spirit speaks, right? It's in the Bible. Der Heilige Geist zu uns spricht, oder? Okay. So, anyway, before I forget. Bevor ich's vergesse. The Holy Spirit told me cannot become a green card to be unaccountable. Der Heilige Geist hat mir gesagt, dass ich keine Green Card bekomme. Yeah. Was? Yeah, forget it. It's too difficult. To say, zu sagen, to say that the Holy Spirit told me, was der Heilige Geist gesagt hat, should never become a green card. Sollte nie sowas wie ein Freibrief sein. To be unaccountable. Um nicht verbindlich zu sein. Right. I'm gonna marry this girl. Ich werde diese Frau heiraten. Holy Spirit told me. Der Heilige Geist hat's mir gesagt. I know she's 45 years older than me. Sie ist 45 Jahre älter als ich. She happens to have a lot of money. Sie hat ziemlich viel Geld. That doesn't matter. Das macht nichts. Has nothing to do with she's a billionaire. Es macht nichts, wenn sie Milliardärin ist. Holy Spirit told me. Der Heilige Geist hat's mir gesagt. So back off. Also weg mit dir. It means I'm not accountable to anybody. The Holy Spirit told me. Das heißt, ich bin nicht verantwortlich irgendjemandem gegenüber. Der Heilige Geist hat mir gesagt. And this is really a fault on the charismatic side. The Holy Spirit told me. Und das ist auf der charismatischen Seite das, was man immer hört. And on our evangelical side. Und auf der evangelikalen Seite. Where does it say that in the Bible? Wo steht das in der Bibel? Now watch how Jesus confronts this. Und passt auf, wie Jesus hier Because konfrontiert. The Pharisees did the same thing. Weil die Pharisäer genau dasselbe gemacht haben. Your disciples eating on the Sabbath. They're breaking corn off the stalk. Deine Jünger haben am Sabbat gegessen, sie haben Ehren abgebrochen. Now you imagine the disciples walking with Jesus. Könnt ihr euch vorstellen, die Jünger, die gehen mit Jesus? Hey, we're hungry. Hey, wir haben Hunger. There's no stores open today. It's Aber Sabbath. Die Geschäfte haben leider zu. What are we gonna do? Was machen wir jetzt? Take some corn. Nehmt euch ein paar Ehren, pflückt welche. It's the Sabbath. Aber es ist Sabbat. So what? So what? Ja und? It's the Sabbath. I mean, what if the Pharisees see us? It's the Sabbath. Aber es ist Sabbat. Was ist, wenn uns die Pharisäer sehen? So what? Ja und? Just go eat some corn. Esst einfach ein bisschen. It's not stealing. Das ist nicht stehlen. Deuteronomy 23:24 says, "You, if you're hungry, you can take a piece of corn from your neighbor's field or grapes. Whatever you can eat something. You just can't put it in a basket." That's what it says. Du kannst dir Ehren deines Nachbars nehmen. Du kannst sie nicht, aber nicht sammeln und mit nach Hause nehmen. You can eat all you want. You just can't use a basket. That's what it says. Du kannst alles essen, was du möchtest. Du kannst sie nicht sammeln und mit nach Hause exactly nehmen. Exactly what it says. So, also, the Lord says, go ahead. Also sagt Jesus, the Pharisees los, see it. Die Pharisäer sehen es natürlich. Wait a minute. Wartet mal. Where does it say that in the Bible? Wo steht denn das in der Bibel? You can't do that on the Sabbath. Das kann man am Sabbat nicht machen. And Jesus goes right back to the Bible. Und Jesus geht zurück in die Bibel. And he says this. It's so cool. I just love the Lord so much. He's definitely a cool guy. Ich liebe Gott so sehr. He says, haven't you read? Habt ihr nicht in the scripture what David did when he got hungry and his companions? Er aber sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren hungerte? He went into the house of God, him and his companions, and broke the law. Er ist in das Haus Gottes gegangen, hat das Gesetz gebrochen. By eating loaves of bread only for the priests. Indem er Schaubrote aß, die nur für die Priester bestimmt waren. David has killed Goliath. David hat Goliath getötet. King Saul is jealous. Saulus ist eifersüchtig. Tries to kill him 14 times. Versucht ihn 14 Mal umzubringen. David flees, he's a fugitive. Und David flüchtet und wird zum Flüchtling. Got a few friends with him and they're just on the run. Er hat ein paar Freunde bei sich und sie sind auf der Flucht. I'm tired, man. Where are we gonna go? Ich bin echt müde. Wohin gehen wir? The priest, Abimelech, he's my friend. Der Priester, der ist mein Freund. He'll help us. Der wird uns helfen. So they go to the door. Also gehen sie zu seiner Tür. Who's there? Wer ist denn da? It's David. Es ist David. David, man, what are you doing here? David, was machst du hier? And David says, I'm in a secret mission for the king. Und David sagt, ich bin auf einer geheimen Mission für den König. Right, boys? Richtig? Yeah. Ja. I need a sword. Und er zieht sein Schwert. I need a sword. Ich brauche ein Schwert. Well, I got Goliath. That's good. Yeah. I got Goliath. Ich habe Goliath gekillt. Still here after you killed him. Ich bin immer noch da, nachdem His head is still here too. You want that? Sein Kopf ist noch immer da. Oh, sein Kopf ist immer noch da. No, I'll leave the head and I'll take the sword. Lass den Kopf da, ich nehme das Schwert. And he says, got anything to eat? Und er sagt, hast du was zu essen da? Only the sacred bread. Nur das heilige that Brot. Only the priests can eat. Nur die Schaubrote, die die Priester haben dürfen. I'll take it. Ich nehm's. So he took it. Und er hat's einfach genommen. And the Bible has no condemnation of him for doing that. Und die Bibel verurteilt ihn nicht dafür. And the strangest thing is that Jesus goes to that passage. Und das Witzigste ist, dass Jesus sich genau auf diese Passage and bezieht. And justifies what he's doing. Um zu rechtfertigen, was er tut. So bizarre. Das ist absurd. If Jesus didn't do it, we wouldn't even believe it. Wenn Jesus das nicht getan hätte, würden wir es gar nicht glauben. But he gives the reason why. Aber er sagt uns den Grund. He goes on to say. Er sagt, You would not have condemned the innocent. Ihr würdet die Unschuldigen nicht verdammt haben, verurteilt haben. If you understood Hosea 6:6. Wenn ihr Hosea 6:6 verstanden hättet. I would have mercy and not sacrifice. I will give mercy. Ich werde Barmherzigkeit geben. Actually, the word is grace. I will give grace and not want sacrifice. Ich werde Gnade geben und kein Opfer verlangen. Our hearts are established in grace. Unsere Herzen sind in der Gnade. It is good to have the heart established in grace. Es ist gut, das Herz in der Gnade fest zu haben. Jesus' heart was all grace. Jesus Herz war voller Gnade. And when our hearts are established in grace. Und wenn unsere Herzen feststehen in der Gnade. We really can get above the nonsense that goes on. Dann können wir uns über diesen Müll stellen, der vor sich geht. Now watch this. He says, "The Son of Man is Lord even on the Sabbath." Der Sohn Gottes ist Herr auch am Sabbat. That means God does what He wants to do. Das bedeutet, dass Gott das tut, was ihm gerade gefällt. I created the Sabbath. Don't tell me what to do. Ich habe den Sabbat gemacht. Sag mir nicht, was ich tun soll. I created. I'll do whatever I want to do. I'm the Lord of the Sabbath. Ich habe ihn geschaffen. Ich bin der Herr des Sabbats. Now watch. Watch this, and we'll start to close. We need to be so careful. Wir müssen so vorsichtig sein. That we don't condemn the innocent. Dass wir die Unschuldigen nicht verurteilen. That me as an evangelical, I don't look across the wall at my charismatic brothers and sisters. Dass ich als Evangelikaler nicht auf die andere Seite der Charismatiker schaue. And condemn the innocent. Und die Unschuldigen verurteile. Or vice versa. Oder umgekehrt. Or look at my secular Christian comrades. Oder auf die weltlichen Geschwister zu schauen. Who are so sick of Christianity as we know it. Die das Christentum an sich, so wie es ist, satt haben. Because it's so irrelevant. Weil es einfach so irrelevant ist. That they rather be with their secular friends. Dass sie einfach lieber Zeit mit ihren weltlichen Freunden verbringen. And then we accuse them. Und dann verurteilen wir sie. Because we're right. Weil wir Recht haben. But we could be wrong. Aber wir könnten auch falsch liegen. Really be wrong. Wir könnten auch falsch liegen. I've heard this one. Ich habe gehört. My evangelical recently. Ich habe eine Aussage von einem Evangelikalen gehört. Maybe the last 6 months. Vielleicht im letzten halben Jahr. You know, those charismatics are always praying for more, more, more. Diese Charismatiker, die beten immer für mehr, mehr, mehr. And they mehr. Do. They always do. It's great. Give us more, more, Lord, more, more, mehr, mehr, more, more. Give us more. Gib uns noch mehr. And then the evangelical says. Und die Evangelikalen sagen, Ephesians 1:3, we have everything in Christ already. Epheser 1:3, wir haben schon alles in Gott. Colossians 2:10, we're complete in Him. Kolosser 2:10, wir sind vollständig. What is this more, more, more stuff? Was soll dieses mehr, mehr, mehr? Is there a verse? Gibt's einen is Vers? Is there one verse? Gibt's da nur einen yes, Vers? There is. James 4:6. Jakobus. He gives more. Er gibt uns mehr. He gives more. That's it. You only need one verse. That's du brauchst it. Nur einen Vers. He gives more. Er gibt uns mehr. He gives more grace. Er gibt uns mehr Gnade. To the humble. Zu den Demütigen. So we gotta chill out. Also sollten wir uns entspannen. We could be wrong. Wir könnten aber auch falsch we liegen. Really could be wrong. Wir könnten falsch liegen. In John chapter 7. In Johannes 7. The Pharisees are having a discussion. Haben die Pharisäer eine Diskussion? With the people about Jesus. Mit dem Volk über Jesus. And the Pharisees say. Und die Pharisäer sagen. He is not a prophet. Er ist kein Prophet. He's not from God. Er ist nicht von Gott. There's no prophets from Galilee. Es gibt keine Propheten aus Galiläa. Never been a prophet from Galilee. Es gab noch nie einen Propheten aus Galiläa. The next verse says, und im nächsten Vers steht, and everybody went home. Und jeder ist nach Hause gegangen. End of the subject. Ende des Themas. But was there a prophet from Galilee? Aber gab es einen Propheten aus there Galiläa? Was one. Es gab einen. Just one. Nur einen. And one was enough. Und einer war genug. That was the prophet Jonah. Das war der Prophet Jonah. Who was the type of Christ? Der war so ähnlich wie it only wie takes Christus. One. Es braucht nur einen. So when we're quick to judge. Also wenn wir schnell sind im Beurteilen und Where is that in the Bible? Wo steht das in der Bibel? It, just might be there somewhere that you don't know. Dass es irgendwo steht und du weißt es einfach nicht. It may even be an implication. Es könnte auch sein, dass es eine Andeutung zwischen den Zeilen understand. Ist, die du nicht verstehst. Okay, now I'll close with this. Ich schließe damit. A charismatic lady told me this morning, oh, I love that part about what I'm about to say. Eine charismatische Frau hat mir heute Morgen gesagt, wow, ich liebe diesen Teil. I'm so happy you said those 4 points. Ich bin so froh, dass du diese 4 Punkte gebracht hast. I'll close with these 4 points. Und ich schließe mit diesen 4 Punkten. I am an evangelical. Ich bin ein Evangelikaler. This lady said to me, Pastor Rob, und diese Frau hat zu mir gesagt, you're more charismatic than you realize. Du bist charismatischer, als du das weißt. I said, praise the Lord. Hey, I want to balance out, right? Ich muss mich auch ausbalancieren. Now, when someone comes to me and they say, oh, Pastor Rob, I don't feel well. Wenn jemand auf mich zukommt und sagt, mir geht's nicht gut. That's okay. Tribulation works patience. Dann sage ich einfach, Trübsal bringt Geduld. Patience experience. Und Geduld bringt Erfahrung. Experience hope. Und Erfahrung bringt Hoffnung. And hope makes not ashamed because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Spirit who is given to us. Aha. And by the way, und übrigens, if it doesn't kill you, it'll make you stronger. Wenn es dich nicht umbringt, dann macht es dich stärker. Jesus said, in this world we have tribulation. Und in dieser Welt haben wir Trübsal. Don't be a wimp. Scheiß dich nicht an. Don't be a wimp. Don't you have the word wimp in German? There's no German wimps. There's no German wimps, right? Sei kein Weichei. Yeah, yeah. Toughen up. I've overcome the world. Ich habe die Welt überwunden. That's me. Das bin ich. But I've really learned from my charismatic brothers and sisters. Aber ich habe von meinen charismatischen Freunden gelernt. I really did. I really learned this from them. Ich habe das echt von ihnen gelernt. Let me pray for you. Lass mich für dich beten. As strange as that sounds, right? Das klingt komisch. I mean, I'm like supposed to be a pastor, right? Ich sollte eigentlich ein Pastor sein. Let me pray for you. I learned that from them. Like, hey, we can believe God for a miracle right now. Ich habe das von ihnen gelernt. Wir können jetzt an ein Wunder glauben. That's charismatic. Das I like that. Das ist charismatisch. I'm growing more and more in that. Und in diesem Gebiet wachse ich. I mean, I believe God for a lot of things. I always have. So I'm actually quite charismatic to a degree. Ich glaube, dass Gott sehr viel machen kann. Also bin ich zu einem gewissen Grad auch. I believe in the presence of God. I love the presence of God. Ich liebe die Gegenwart Gottes. But there's another couple steps that I haven't gone to. Aber es gibt ein paar Schritte, die ich noch nicht gemacht habe. And I want them. Und die möchte ich machen. Now here's my 4 points. Und hier kommen meine 4 Punkte. I'll close. All right, here. All right. And you'll be happy with this. Ihr werdet sehr glücklich sein. I can live with the fact that charismatics place certain non-biblical activities. Ich kann damit leben, dass Charismatiker oft nicht biblische Dinge tun. In the category of manifestation of the Holy Spirit. Und ich speichere das ab in der Kategorie Manifestation des Heiligen Geistes. I can live with it. Damit kann ich leben. That the charismatic says that these non-biblical activities that we're doing sagen, dass diese nicht biblischen Dinge, die wir tun, are manifestations of the Holy Spirit. So zeigt sich der Heilige Geist. I can live with that. Damit kann ich leben. Habakkuk 1:5. I will do something in your time that you wouldn't believe it if I told you. Ich werde etwas tun zu meiner Zeit und das würdet ihr gar nicht glauben, wenn ich es euch jetzt sage. God is God. Who am I supposed to say? How can I say you can't do that? You can't do that. God does what he wants to do. Gott ist Gott und Gott kann tun, was er will. If it edifies me toward Jesus, wenn es mich aufbaut zu Jesus hin, okay. I have no problem with it. Dann habe ich kein Problem damit. I can even enjoy it. Dann kann ich sogar genießen. Number one. Erstens. Number two. Zweitens. Some things I really doubt are a manifestation. Da frage ich mich, ob das wirklich der Heilige Geist ist. I do go to charismatic seminars here and there. Und ich besuche hin und wieder charismatische Seminare. And sometimes I see things and I think, I doubt. Und manchmal sehe ich Dinge und da zweifle ich. I'm having a hard time believing that's a manifestation. Das glaube ich fast nicht, dass das jetzt. But I don't know. Eine Manifestation des Heiligen Geistes ist es, know. Aber ich weiß es eigentlich nicht. So I'll just put it in the category of. Und deshalb stecke ich es in die Kategorie. They're having fun in Jesus' name. Sie haben einfach Spaß im Namen Jesu. That's das it. Ist es. And I want to have fun in Jesus' name. Und ich möchte auch Spaß haben I was im Namen in Atlanta, Jesu. Georgia. Ich war in Georgia. At Andy Stanley's church. In Andy Stanley. Andy Stanley's church. Andy Stanley. He was there. I know my English accent is very difficult to understand. I have to speak with a German accent. Okay, now watch. I went to his church. He was not there. Ich bin in seine Gemeinde gegangen, aber er war nicht dort. We're waiting. My wife and the place can hold, I don't know, 6,000, no, 3,000 people, the hall. It's huge. In dieser Gemeinde passen 3,000 Leute rein. We're sitting in the third row. Und wir sind in der dritten Reihe gesessen. Because we're evangelicals, we get there early, we're committed, right? Weil wir evangelikal sind und wir sind verbindlich und wir gehen früh hin. And the worship team comes out. Und das Lobpreisteam kam. The lights come on. Really cool. Und das, savvy. Und das Licht ging an. Es war echt weise. They stand up and they go, ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. And I'm thinking, where am I? Wo bin ich hier gelandet? And I thought, this is the coolest thing. Das ist echt das Coolste. And then out of nowhere comes 500 big beach balls out of nowhere. People are throwing beach balls into the auditorium. Aus dem Nichts kommen Bälle. Beach balls. Beach balls. Strand. Wasserbälle. Yeah, these big beach balls. You know how beach balls in German? Okay, all right. Come on, beach balls, beach balls. Nobody knows what a beach ball is? Oh my gosh, what a pity people. Come on. You know what a beach ball is? It's a big ball that weighs nothing. You play on the beach with it. I'm losing time. Okay, let's go on. Das ist ein Ball, der nichts wiegt. So all these balls are in the air. Und dann kommen all diese Bälle, and die sind bonk, in der Luft. I got hit in the head and bonk. Und einer trifft bonk, mich. Und noch again, einer. Like, bonk. And I start laughing so hard. Und ich fange an zu lachen. My stomach hurt. I was crying. I was laughing ich so hard. Ich habe geweint und mein Bauch hat mir wehgetan. Having fun in Jesus' name. Ich habe einfach Spaß gehabt im Namen Jesu. Something wrong with it. Category number three. Nichts ist falsch dabei. Sometimes I really have a lot of trouble believing it's a manifestation. Drittens, ich habe manchmal echt Zweifel daran, ob es wirklich eine some Manifestation wild ist. Things. Ich habe so verrückte Sachen gesehen. And I just thought. Und ich dachte. Thank you, but no, thank you. Danke schön, aber nein, danke. No. But I don't judge them. Aber ich verurteile sie nicht. Category number four. Vierte Kategorie. I've seen here and there, once in a while, immer wieder mal habe ich something gesehen, that really contradicts truth and grace. Habe ich etwas gesehen, das der Wahrheit und der Gnade widerspricht. And I just go to the person. Und dann gehe ich auf die Person or zu. Or the leader of the meeting. Oder den Leiter. I'm sorry, but this really contradicts the truth of the scripture. Und dann sage ich, es tut mir echt leid, aber das widerspricht der Wahrheit. One of your workers is, I said this to somebody, one of your workers is seriously, their activity seriously contradicts the scripture. Und das habe ich auch einmal gemacht. Ich habe gesagt, einer deiner Mitarbeiter macht etwas, das dem Wort widerspricht. It's not from the Holy Spirit. Das ist nicht vom Heiligen Geist. It's a contradiction of the scripture. Das ist ein Widerspruch so zur those Bibel. Four categories, and then you know I can go anywhere because it's fine. Und in diesen vier Kategorien denke ich und damit komme ich gut learn. Durch. Und ich will lernen. By the time I die, und zu dem Zeitpunkt, wo ich gestorben in 50 bin, years from now, in ungefähr 50 I want to be really balanced. Dann möchte ich echt ausbalanciert sein. And I want to be relevant to people outside the church. Und ich möchte relevant sein für Menschen außerhalb der Gemeinde. So I'm going to close with one with two statements I put on the board. Und ich möchte mit zwei Aussagen enden. Okay, here. As evangelicals, we severely weaken our ability to bring stability to the whole body of Christ. Als Evangelikale schwächen wir unsere Fähigkeit, Stabilität in den Körper Christi zu bringen. Ganze Leib Christi. Ganze. In den ganzen Leib Christi the whole zu bringen. Body of Christ. In den ganzen Leib Christi. When we criticize charismatics, wenn wir Charismatiker kritisieren, for certain unbiblical practices, für gewisse Dinge, die unbiblisch sind, when we ourselves remain selective in our own biblical practices, wenn wir aber auch selbst auswählen oder selektiv sind in unseren biblischen Praktiken. That means, like for example, the Bible says, lift up holy hands. Zum Beispiel steht in der Bibel, hebt die Hände. It can't be any more clear. Lift up holy hands. Das kann man nicht klarer ausdrücken. You go to a soccer game, it's like, yeah, we win, yeah, yeah. Ihr geht zu einem Fußballspiel und die Mannschaft gewinnt. You go to a hockey game, und the guy scores a goal, yeah. Beim Eishockeyspiel, wenn ein Tor geschossen wird. The guy wins the gold medal, the skier from Austria comes down, Hermann Mayer wins and his hands go in the air, yeah. Ein Skifahrer wie Hermann Mayer, der die Goldmedaille gewinnt, auch da gehen die Hände hoch. But the evangelical, it's clear in his Bible. Aber es steht klar in der Bibel. But his hands are in his pockets. Aber der Evangelikale hat seine Hände in der Hosentasche. Do you know why? 90% of the time. Wisst ihr, warum zu 90% der Fälle? He doesn't want to look like a charismatic. Er möchte einfach nicht aussehen wie ein Charismatiker. Is that right? How can you reach a charismatic if you won't obey the simplest command? Wie möchtest du einen Charismatiker erreichen, wenn du dich nicht mal an diese kleinen Dinge halten selective. Kannst? And last statement. Watch this. As charismatics. We severely weaken our ability to bring expression to the whole body of Christ. Als Charismatiker schwächen wir den ganzen Leib Christi durch unsere Fähigkeit, etwas zum Ausdruck zu bringen. Is that right? No. Say it again. Als Charismatiker schwächen wir unsere Fähigkeit, etwas zum Ausdruck zu bringen. Yeah. When we criticize evangelicals, wenn wir Evangelikale kritisieren, for certain selective behavior, für einige selektive Dinge, die sie tun, and I'll close with this, while we ourselves remain unselective, während wir selbst nicht selektiv sind, as to what is actually the work of the Holy Spirit, dem gegenüber, was der Heilige Geist tut. So you go to a seminar and someone says, yeah, everything here is the Holy Spirit. Everything's the Holy Spirit. Also ihr geht auf ein Seminar und die Leute sagen, alles hier ist der Heilige Geist. Everything's the Holy Spirit? Alles ist der Heilige Geist. It's not possible. Das gibt's nicht. Everything's not the Holy Spirit. Nicht alles ist der Heilige Geist. You can't just be like, everything's the Holy Spirit. Man kann nicht sagen, alles ist der Heilige Geist. Because we know from the scripture that there are seducing spirits. We know that. Weil wir wissen aus der Bibel, dass verführerische Geister gibt. So if I have no selectivity in what the Holy Spirit is, also wenn ich gar nicht selektiv bin, was der Heilige Geist ist, how can I walk over to my evangelical brother and sister and say, help, let me influence you? Wie kann ich dann zu meinem evangelikalen Freund gehen und sagen, hilf mir, dich zu beeinflussen? Anyway, God loves us all, doesn't he? That's the whole point. Gott liebt uns alle. Let's all be our hearts established in grace. Lasst uns alle feststehen in der Gnade. Let's be careful not to judge the innocent. Lasst uns vorsichtig sein, die Unschuldigen zu verurteilen. Because to judge the innocent is the worst sin in the Bible. Weil Unschuldige zu verurteilen die schlimmste Sünde in der Bibel ist. Romans, Matthew chapter 7. Matthäus 7. The whole chapter, don't judge. Don't judge. Nicht urteilen, nicht It's the worst sin in the book. Das ist die schwerste Sünde. It's the log in the eye. Don't judge. Nicht verurteilen. Let's pray with that. Father in heaven, thank you. Vater im Himmel, wir danken for the dir variety in the body of Christ. Für die Vielfalt im Leib Christi. We can learn from each other. Wir können voneinander lernen. We can grow together. Wir können zusammenwachsen. And you've done this so that we would need each other. Und du hast das so gemacht, dass wir uns brauchen. Thank you for our brothers and sisters who are really secular savvy. Vielen really Dank. Smart toward the world. Vielen Dank für unsere Geschwister, die weise und klug sind gegenüber der Welt and towards science and all of these things. Und der Wissenschaft gegenüber. Thank you for our charismatic brothers and sisters who are really, really smart toward your spirit. Und vielen Dank für die charismatischen Geschwister unter uns, die sehr weise sind im Geist. And our evangelical brothers and sisters. Und unsere evangelikalen really Geschwister. Committed to obeying your word. Die dem Wort gegenüber gehorsam sind. And serving. Dienen. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist heute jemand hier. You've never received God's love into your heart. Und du hast Gottes Liebe in deinem Herzen noch nie empfangen. Jesus died on the cross. Jesus ist am Kreuz gestorben. Nails through his hands. Nägel sind durch seine Hände gebohrt worden, durch seine Füße. To pay for all the things we've done wrong. Um für all die Dinge einzustehen, die wir falsch gemacht haben. He wants to come into your life tonight. He wants to come into your life tonight. Er möchte, dass du Teil seines Lebens wirst. Yeah, he wants to come into your life tonight. Er möchte in dein Leben kommen. Yeah. pray a simple prayer. Bete ein einfaches Gebet. God in heaven. Vater im Himmel. Forgive me. Vergib mir. Fill me with your love. Füll mich mit deiner Liebe. I want to know you. Ich möchte dich kennen. I want to know the power of your spirit. Ich möchte die Kraft deines Geistes kennen. I want to have hope through your promises. Ich möchte Hoffnung haben durch die Verheißungen. I want to bring your love to others. Ich möchte deine Liebe anderen geben. Fill me with your love. Füll mich mit deiner Liebe. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen.